würde jetzt vorschlagen, falls jetzt erst keine weiteren Fragen entstanden sind, dass wir, du hast ja auch gesagt, du musst dann jetzt weg dein Statement hören oder deinen Beitrag und also wenn jetzt nicht weitere Fragen aufgetaucht sind und dann danach, vielleicht daran an, darauf sich beziehend möglicherweise, diese Frage vertiefen mit einer provokativen These, das ist ja noch harmlos, der Faschismus ist ja noch harmlos gegenüber dem, was wir im Iran erleben. Dem würde ich zum Beispiel widersprechen wollen. Und dann müssten wir etwas, aber nicht abgehoben, abstraktiv über den Faschismusbegriff noch einmal uns auseinandersetzen. Das finde ich für sinnvoll, auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Frage von Demokratie, die Frage des wirklichen nächstmöglichen eventuell Fortschritts überhaupt ein demokratische Rechtsstaatlichkeit dort durchzusetzen. Ja, vor dieser Frage ist dieser Faschismusbegriff als Hilfsbegriff, wie ich ja eingangs sagte, den wir jetzt erstmal benutzt haben, sozusagen um den meisten verständlich zu bleiben, die fußlinken Begrifflichkeit verständlich zu bleiben, wäre zu überprüfen. Und ich glaube, das lohnt sich, wenn wir das möglichst konkret tun, das abzugleichen. Deutscher nationalsozialistischer Faschismus, theokratischer Faschismus oder etwas anderes. Das fände ich einen guten Gang der Diskussion, wenn wir jetzt deinen Beitrag gehört haben. Ja? Bitte. Erstmal danke an die Veranstalter für diese Infoveranstaltung, heutige Infoveranstaltung, dass ihr euch mit dem Thema zur aktuellen politischen Lage der Protestbewegung im Iran auseinandergesetzt habt und wir diese Möglichkeit haben, heute Abend darüber zu diskutieren. Ich fange mal an mit dem ersten Redebeitrag. In dem Artikel, was Sie da uns vorgetragen haben, kam als Fazit vor, dass die Linke Irans, ich zitiere es, wie ich das aufgenommen habe, die Linke Irans will nicht wahrhaben, dass das islamische Regime ein antisemitisches Regime ist. Ich stelle mal die provokative Frage, woher haben Sie diese Erkenntnis? Das ist eine politische Annahme, die eine falsche Annahme ist. Ich rede aus einem, sage ich mal, linksgerichteten Iraner, die seit über 25 Jahren mich im Ausland befindet. Kann dazu sagen, dass erstmal das nicht inhaltlich nicht stimmt. Bloß ich betrachte dieses Statement als eine in gewisser Hinsicht einseitige Betrachtungsweise, eine einseitige Sichtweise, weil Fakt ist es, dass Antisemitismus bestimmt sicherlich ein Charakteristikum des Regimes Iran ist. Steht völlig außer Frage. Aber der Punkt ist es, der springende Punkt bei der Sache ist es, dass die iranische Regierung, das islamische Regime im Iran nicht nur Juden unterdrückt, sondern sämtlichen religiösen Minderheiten und vor allem die Baha'is. Das heißt, wenn man das Thema, das sage ich mal, für die Bezeichnung des islamischen Regimes Irans nur auf das Adjektiv antisemitisch sich beschränkt, dann denke ich mal, das ist unfair gegenüber völlig alle anderen religiösen Minderheiten, die im Iran sind, vor allem Baha'is im Iran, werden viel mehr als andere religiöse Minderheiten wie Juden oder Christen oder Zarathustra-Anhänger von Zoroastrien, die Anhänger von Zarathustra, werden die Baha'is vor allem mehr unter Druck gesetzt. Laut Statistik sind die größte Minderheit Irans und den religiösen Minderheiten, wir haben etwa 300.000 Anhänger. Deswegen noch einmal die Bezeichnung. Antisemitisch ist bestimmt noch einmal ein Charakteristikum des Regimes, aber das ist viel zu wenig. Weil das Regime nicht nur Juden im Iran unterdrückt, was ein Fakt ist, sondern alle anderen oder sämtliche andere religiöse Minderheiten. Und nicht nur das, sondern auch Andersdenker, das heißt Kommunisten. Das sollten wir auch nicht vergessen. Und alle Andersdenker, das heißt Kommunisten auf anderer Seite, die linksgerichtete iranische Bevölkerung und auch an alle anderen iranische religiöse Minderheiten. Deswegen finde ich jetzt mal dieses Statement oder diese Fazit als etwas, eine, wie gesagt, einseitige Betrachtungsweise der Tatsache. Was ich bei allen drei Rednern festgestellt habe, vielleicht mit Ausnahme von dem dritten Redner oder Redebeitrag, das sind Verallgemeinerungen, die Pauschalisierungen, die da sind, und die finde ich erstmal nicht korrekt. Einfach zu sagen, die linke Iran ist so oder so, muss man differenziert sehen. Genauso verkehrt ist es, wenn ich hier behaupten würde, alle deutsche politische Parteien sind für oder sind gegen Hartz IV-Gesetz. Das ist völlig falsch. Das ist Pauschalisierung. Das sind Verallgemeinerungen, die an sich verkehrt sind. Und das sehe ich leider als, sag ich mal, Hauptkritik. Sollte man nur abraten, dass man mit diesen Pauschalisierungen, Verallgemeinerungen nicht vorgeht, dann kommt man zu falschen, sag ich mal, Ergebnissen. Noch einmal als ein anderer vielleicht Kritikpunkt, was und diese heutige Veranstaltung anbelangt. Ich denke mal, die Akzentuierung der heutigen Diskussion musste nicht dahingehend sein, dass wir darüber reden oder diskutieren, iranisches Atomprogramm, ja oder nein, mit welchen Folgen, sondern Menschenrechte in Iran. Das ist exakt die falsche Akzentuierung der deutschen Politik. Gucken Sie mal, Westerwelle, Außenminister Deutschland oder andere Politiker, die alle streben das Ziel an, das Thema Atomprogramm Iran anzusprechen, ohne ein Wort darüber zu verlieren, was ist mit Menschenrechten in Iran. Das heißt, denke ich mal, Hauptthema der Veranstaltungen, denke ich mal, sollte dahingehend debattieren, wie es mit Menschenrechten in Iran, und natürlich kann man dann an gewissen Stellen darüber sprechen, wie ist mit dem Atomprogramm Iran, dieses Projekt, was hat mit sich und wie sollte man damit umgehen, beziehungsweise, aber denke ich mal noch einmal, das Hauptthema sollte da fokussiert sein, was ist mit Menschenrechten in Iran, man kann nicht reden, was passiert in iranischen Gefängnissen, menschenunwürdigen Haftbedingungen, dass nicht nur, dass die Dissidenten festgenommen werden, sondern auch in Gefängnissen wie Eli, die werden auch vergewaltigt, im Namen des Islam, die werden vergewaltigt. Die Jugendlichen, Männer wie Frauen. Man sollte dieses Thema erstmal als Hauptthema im Vordergrund stellen, selbstverständlich sollte man darüber auch reden und diskutieren, was ist mit dem Atomprogramm. Aber das Thema als Hauptthema zu nehmen, ohne Menschenrechte wirklich zu debattieren, denke ich mal, dass da ist ein Defizit da. Das ist mangelhaft. Einige vielleicht Äußerungen zu deinem Redebeitrag, zu Ihrem Redebeitrag. Ich möchte nicht mal zu nahe treten, bleibe ich bei sitzen. Sie haben in Ihrem Beitrag erstmal eine historische Analyse gemacht von konstitutionelle Revolution in Iran bis zur heutigen Zeit. Was mir viel zu kurz kam, war die Analyse über die heutige Bewegung, die seit etwa 7 Monaten im Gange ist, die sogenannte Protestbewegung. Da komme ich auch nochmal zu Ihren Fragen, die Sie haben viele Fragen aufgeworfen, die auch interessante Fragen sind. Denke ich mal, in diesem Zusammenhang haben Sie darauf hingewiesen, Iran-Irak-Krieg als eine der, sage ich mal, historischen Momente, die wir erlebt haben. 8 Jahre lang hat es angedauert und was mit sich gebracht hat. Nur in dieser Analyse muss man auf 2 Punkte hinweisen, wenn man wirklich diesen Punkt anschneidet. Punkt 1 bei Iran-Irak, die sogenannte Ausgangslage. Das iranische Revolution kam zustande 1979. Kurz danach, die iranische Regierung, die wollte Revolution exportieren. Und dieser Export der Revolution, dadurch fühlte sich die ganze arabische Welt, arabischer Raum, bedroht und zurecht. Und da muss man noch mal darauf hinweisen, das Spannungsverhältnis zwischen Schiiten und Sunniten im Iran und in der arabischen Welt, vor allem im Irak, weil da sind erst Sunniten an die Macht, im Iran waren Schiiten, die politische Macht ergriffen haben. Dieses Spannungsverhältnis, das war ein sehr wichtiges politischer Faktor, das dazu beigetragen hat, warum überhaupt ein Krieg losging. Anderer Faktor war, dass Irak wollte die Situation dazu nutzen, die hat analysiert, dass nach der Revolution Iran militärisch geschwächt worden ist. Die wollte dazu die Situation nutzen, um Iran militärisch anzugreifen und damit ihre regionale Rolle zu übernehmen. Weil Iran war in Schwarzzeit sogenannte Gendarme des Golfgebietes. Definitiv die erste militärische Kraft, die alle, sage ich mal, Unruhen in der Region sollte dann als eine Militärkraft dann angreifen, seitens des US-Imperialismus. Und dann die Irakis oder die irakische Regierung wollte diese Rolle übernehmen. Und das kam, das war ein zweiter politischer Faktor, kam zu diese Auseinandersetzungen, die sich militärisch ausartete. Ich komme zu Ihrem Redebeitrag. Sie haben, wie gesagt, viele Fragen, auch, sage ich mal, sehr berechtigte Fragen aufgeworfen, im Raum gestellt. Und die erste Frage ist es, denke ich mal, ich habe so mindestens wahrgenommen, ob die Option, dass eine demokratische Reformbewegung überhaupt die Macht ergreifen kann, in Frage kommt oder nicht, eine Chance hat, politisch historisch betrachtet oder nicht. Ich würde mal das mal analytisch anders mit der Frage umgehen. Einfach ausgedrückt im Iran, die Protestbewegung, die im Gange ist seit etwa 7-8 Monaten, da drin sind zwei Hauptströmungen festzustellen. Die eine Strömung ist die sogenannte reformorientierte Kräfte, die versuchen durch gewisse Reformänderungen innerhalb der Regierung einiges bewirken, sage ich mal, die Sache noch einiges Positives bewirken, aber die sind dafür, dass das ganze System, die islamische Regierung, aufrechterhalten bleibt. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und es gibt aber andere Hauptströmungen in dieser Bewegung, die sind die Linken, ich mindestens zähle mich zu dieser Bewegung, die für eine revolutionäre soziale Bewegung sind, die sind für den Sturz der Regierung. Aber, muss ich jetzt hier nochmal präzisieren, wir sind für den revolutionären Sturz der Bewegung, nicht konterrevolutionären Sturz. Jetzt muss ich nochmal präzisieren, warum konterrevolutionär? Wir sind nicht dafür, dass wenn morgen Amerika oder Israel oder irgendwelche Macht, militärische Macht von außerhalb der Grenzen Iran militärisch angreift und sagt, hallo, wir sind da, wir wollen die iranische Bevölkerung befreien. Sagen wir, nein, danke. Wir sehen schon, was Amerika in Irak erstmal gemacht hat, politisch, was für Folgen hatte und was in Afghanistan passiert ist. Eine revolutionäre Bewegung im Iran ist im Gange und die Linke ist auch dabei. Die Linke ist nicht schwach und hat von nichts Angst. Die sind aber schwach. Die sind dabei, die versuchen mitzugestalten, mitzuwirken und die sind überall dabei. Man konnte bei dieser Bewegung auch das sehen, dass die Radikalisierung dieser Bewegung ist eine Errungenschaft der linken oder linksgerichteten, sag ich mal, Kräfte, die dabei sind und dann mitwirken. Dass diese Bewegung, das ist ein Faktum, sich überwiegend radikalisiert hat. Anhand der Forderungen, die sie stellen, kann man das feststellen. Ja, das ist Redebeitrag. Durchaus angekündigt. Okay. Also ich denke, das können wir machen. Weil das ist ja, wir würdigen ja genau diese, das, wir wollen ja genau diese vielen Punkte, die Stereotypen der Linken eben sind, mal hier in Ruhe auseinandernehmen auch dann. Also sozusagen. Mach mal zu Ende zu führen. Ich weiß, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Bitte um Nachsicht. Noch einmal zu Ihren Fragen, heißt, die zwei Hauptströmungen, reformorientierte Kräfte, einerseits revolutionäre. Ich habe nur manchmal präzisiert, dass wir nicht für irgendwelchen Umsturz der Regierung sind, weil wir differenzieren, sage ich mal, zwischen revolutionären Umsturz und konterrevolutionären Umsturz. Und die Umsturz des islamischen Regimes ist die Aufgabe der iranischen Bevölkerung und die sind da, diese Aufgabe gerecht zu werden bzw. zu erfüllen. Und wir sollten alle dann diese Bewegung unterstützen und dann, dass diese Bewegung diese Ziele erreichen kann. Wie gesagt, irgendwelche militärische Eingriff vom Ausland ist im Iran wirklich nicht gefragt. Die Leute, die iranische Bevölkerung lehnt das definitiv ab. Und eine der, sage ich mal, Hauptparolen, die iranische Bevölkerung, die iranische Bewegung ruft, ist Istiqlal Azadi Jumhuriye Irani. Wenn man das nimmt, Istiqlal ist Unabhängigkeit bzw. Souveränität, Azad ist Freiheit und iranische Republik heißt die dritte, das heißt, wir sind gegen islamische Republik. Das heißt, wir sind andersrum ausgedrückt, meine persönliche Interpretation, Trennung von Staat und Religion. Wir wollen, dass Staat und Religion sich voneinander strikt trennen halt. Und die sind interessanterweise, die sind die Parolen, die man 1979 gerufen hat. Istiqlal Azadi damals war Jumhuriye Islami, bloß mit diesem Hinweis vielleicht, dass damals die Leute, sogar die Linken, litten unter der Illusion, dass die Islamische Republik sozusagen eine gewisse soziale Gerechtigkeit in sich findet. Wir wollten damit soziale Gerechtigkeit erreichen und wir haben festgestellt, dass es leider nicht realisiert wurde. Danke.